Zweites Kapitel: Fälschung der deutschen Geschichte. Eine Entgegnung auf den Artikel des Professor Dr. Heimpel, Leipzig, in der Folge 436 des Offenen Visiers. Herr Professor Heimpel hat, einem Wunsche der Herausgeber des Offenen Visiers entsprechend, zu den Ergebnissen meiner Schrift »Die Fälschung der deutschen Geschichte« und des kürzlich erschienenen Ergänzungsheftes »Neue Beweise« kritisch Stellung genommen. Aus Rücksicht auf den beschränkten Raum hat er es sich versagen müssen, einen Gegenbeweis anzutreten, glaubt aber in der Lage zu sein, mit Leichtigkeit sozusagen aufgrund einiger Stichproben für jedermann einleuchtend zu zeigen, dass meine Arbeit eine durchaus verfehlte und meine Sache eine schon jetzt verlorene sei. Den guten Willen freilich will mir Professor Heimpel nicht absprechen und dafür danke ich ihm. Dem Charakter eines wissenschaftlichen Kritikers müssen zwei unerlässliche Eigenschaften angeboren und selbstverständlich sein: Wahrhaftigkeit und Konsequenz. Durch nichts darf er sich beirren und davon abhalten lassen, eine gefundene Grundwahrheit so rund und plastisch herauszustellen, wie es ihm mit seinen kritischen Mitteln möglich ist. Jede Grundwahrheit ist lebensnotwendig und volksfördernd. Und wo man eine solche unterdrücken wollte, erwüchse der gesunden Entwicklung eines Volkes und letztlich der Menschheit der schwerste Schaden. Diese Erkenntnis ist heute dank des Sieges der nationalsozialistischen Weltanschauung, die die systematisch so lange verschüttet gehaltenen Grundwerte des Blutes und der Rasse wieder in das Zentrum des völkischen Selbstbewusstseins gestellt hat, gedankliches Gemeingut geworden. Die Wahrheit, sagt Albert Schweitzer, ist unter allen Umständen wertvoller als die Nichtwahrheit. Dies muss auch von der geschichtlichen Wahrheit gelten. Ist nun sogar die Geschichte eines ganzen Weltzeitalters systematisch verfälscht, so gebietet mir, der ich diese Fälschungsaktion aufgedeckt habe, die Pflicht der Wahrhaftigkeit, in unerbittlicher Konsequenz dies Verbrechen an der Menschheit bis in seine letzten Beweggründe und Auswirkungen klarzustellen und zu brandmarken. Ich darf daher die Hände nicht in den Schoß legen, wenn eine fachwissenschaftliche Autorität, von deren lauterer Gesinnung ich überzeugt bin, meine Ergebnisse als unsinnige Thesen in Verruf bringen will. Ich werde also im Folgenden auf die von Professor Heimpel vorgebrachten Einwendungen kurz und bündig die notwendigen Antworten erteilen, wobei sich zeigen wird, wie hilflos die hergebrachte Fachwissenschaft meiner These gegenübersteht und wie die vorgeblichen Widerlegungen sich mühelos allesamt bis zum Erbarmen schwach und hinfällig erweisen lassen. Das leichtfertige Gerede von einer vernichtenden Kritik meiner Ergebnisse dürfte dann schon durch diese wenigen Zeilen bei allen ehrlich die Wahrheit suchenden Lesern meiner Schriften künftig jeden Kredit endgültig verloren haben. Erstens, das axiomatische Fundament meiner Kritik: relative und absolute Methode. Professor Heimpel spricht eingangs seines Artikels von den falschen Voraussetzungen, aus denen ich meine Folgerungen herleite. Aber diesen Punkt streift er nur eben so ganz flüchtig im Vorbeihuschen, und das ist sehr schade. Voraussetzungen sind doch die Fundamente eines Gedankengebäudes. Gerade über meine angeblich falschen Voraussetzungen hätte er einige prägnante Sätze sagen sollen und müssen. Ich weiß jedoch sehr gut, was Professor Heimpel veranlasst hat, diesen wunden Punkt nicht herzhaft zu berühren, denn um eine wunde Stelle handelt es sich, allerdings nicht im Unterbau meines kritischen Gebäudes, sondern in dem leider ach so brüchigen Fundament der historischen Fachwissenschaft. Kurz gesagt, es handelt sich um die kritische Methode im Bezirke der Echtheitsforschung. Ich will das leidige Versäumnis nachholen, denn mit der Frage der Methode steht das axiomatische Fundament meiner Kritik zur Diskussion, und hat der Leser hierhin einmal eine klare Einsicht gewonnen, so wird es ihm hinsichtlich vorgeblich vernichtender Kritiken meiner Generalthese an einem Mittel sachgemäßer Grundbeurteilung ferner nicht fehlen. Wenn der Leser vermutet, dass meine kritische Methode von der gängigen klassischen Methode verschieden sei, so hat er recht. Die hergebrachte Methode ist nämlich ihrem Wesen nach eine relative und meine Methode eine absolute. Mit einigem Gruseln hat der Leser von Professor Heimpel gehört, meine Methode wirke tödlich. Das ist sehr richtig. Allerdings liegt die tödliche Wirkung nicht in der Wesensart meiner an sich unschuldigen Methode beschlossen, sondern ist bedingt von der Beschaffenheit des Objektes der Methode, nämlich von der pseudohistorischen Substanz. Auf eine gefälschte Überlieferung angewendet, wirkt meine Methode absolut vernichtend, und das ist ihr großer Vorteil und Segen. Um nun zu zeigen, worin der Unterschied zwischen meiner und der klassischen Methode besteht, will ich mich hier nicht in philosophisch verbrämte Erörterungen einlassen, sondern an einem konkreten Beispiel ihr beiderseitiges Wesen aufhellen. Nehmen wir also an, ich fabriziere mit geeigneten Hilfsmitteln künstliche Perlen. Das heißt also, ich stelle gefälschte her, und zwar 100 Stück. Das Ergebnis meiner Fälscherbemühung sei folgendes. 75 Perlen erweisen sich als tadellos geglückt, sie gleichen sich in der Substanz wie ein Ei dem anderen. 15 der fabrizierten Perlen weisen gewisse kleine Mängel und Abweichungen auf, 10 Stück sind total verunglückt. Diese 100 Perlen fülle ich gut gemischt in eine Schale, gehe damit zu Professor Heimpel und bitte ihn, mir doch behilflich zu sein, die echten Perlen auszusortieren, dem Anschein nach seien nämlich einige unechte darunter. Das werden wir gleich haben, sagt Professor Heimpel und begibt sich mit Eifer daran, durch sorgfältige Vergleichung, die relative Methode, die echten Stücke ausfindig zu machen. Bald ist er mit seiner Sortierung fertig und zeigt auf 3 Haufen, die er aufgestapelt hat. Sehen Sie, sagt er, diese 75 Stück sind zweifellos echt. Vergleichen Sie nur sorgfältig. Diese 10 Stück da sind ebenso zweifellos gefälscht. Vergleichen Sie bitte mit den echten. Und für diesen Haufen von 15 Stück, sagt er weiter, muss ich mein Urteil in der Schwebe lassen. Diese können zwar unecht, sie können aber auch nur eigenartige Variationen der zweifellos echten Stücke sein. Durch Aufklärung über den wahren Sachverhalt meines Schaleninhaltes muss ich dann leider Professor Heimpel eine arge und unerwartete Enttäuschung bereiten. Er sieht nun auch bald ein, dass er, um die Echtheitsfrage zu lösen, einen ganz anderen Weg einschlagen muss. Er muss seine kritische Aufmerksamkeit überhaupt von der Schale weglenken und einen ganz anderen Vergleichsfaktor aufsuchen. Er muss die lebendige Natur befragen. Er muss wirklich echte, das heißt naturgewachsene Perlen zum Maßstab seiner kritischen Begutachtung des Schaleninhaltes nehmen. Mit einem Worte, von der Schale weg zur lebendigen Natur, die absolute Methode.